Dass gerade der Wirtschaftsreformator ganz und gar nicht im Sinne Christi neu zu gestalten ersehne, wird unschwer zu begreifen sein. Schwerer schon, den Gutgläubigen klarzumachen, dass Roms Weltmachtstellung nur über das zu wirtschaftlicher Ohnmacht verdammte deutsche Volk hinweg sich erheben könne und dass demnach nachweisbar Rom die jüdischen Vernichtungsmethoden zu den seinen gemacht habe und sie demnach billige und unterstütze zum Hohne der Lehre desjenigen, dessen Willen hier auf Erden das Papsttum zu verwirklichen vorgibt. Wenn aber der Kirchengläubige erfährt, dass jesuitische Abkommandierte ins Lager der Wirtschaftserneuerung, also ins Völkische, heute Leute entsendet, die zu einem christusfeindlichen Deutschtum mit Wiederaufleben von Wotanskult und Heidentum anfeuern und aufstacheln, nur damit das Volk glaube und wähne, diese Bestrebungen der Erneuerung arischer Wirtschaft selbst seien antichristlich und also deshalb romfeindlich, wenn dies der Gutgläubige erfährt, nun, dann wird ihm wohl ein Licht allmählich aufgehen, dass und warum Rom im Geheimen stets wieder den jüdischen Weg ging, der am Ende unabwendbar zum Untergange der römischen Weltmacht führen wird und muss, zu Zions endgültigem Siege. Dies allen Rechtschaffenen in diesen Kreisen klarzumachen, es wird die oberste Aufgabe der Verfechter einer arischen Wirtschaft und deren Sendboten im Volke sein. Dass wir ganz und gar eins sind mit allem, was der Heiland war und wollte, ja, dass wir die Vollstrecker seines Willens sind, wie er heute in unseren Tagen zum Ausdruck käme, falls er noch einmal auf Erden wandelte, das dem deutschen Volk klar gemacht, wird das ungeheure Lügengewebe Roms und seiner allgegenwärtigen Abgesandten zerreißen und wirkungslos machen. Die Wahrheit, immer wieder gepredigt, sie wird auch bei diesen so schwer zu belehrenden, weil voreingenommenen Menschen zum Schlusse den Sieg davontragen. Was bleibt noch übrig, ehe vor wir uns jenen zuwenden, die heute als diejenigen zu betrachten sind, von denen aus die Wirtschaftsreform einsetzen könnte? Nur mehr eine Gruppe, in welcher trotz der zahlreichen Schwindler immerhin noch genug ehrlicher Idealisten und verbohrter Ideologen zu finden sind, die unter dem Schlagworte des Kommunismus eine allen Menschen gleiches Recht auf Leben und Glück sichernde Weltordnung erringen wollenden. Den ehrlichen Kommunisten aber hat der Führer nur zu zeigen, was im scharfen Lichte der Wirklichkeit von jenen kommunistischen Ideen zu halten ist und was hierbei aus der Menschheit mit unerbittlicher Folgerichtigkeit würde und werden müsste. Da aber kann nur der Hinweis auf das ewige Vorbild aller menschlichen Dinge, auf die Natur mit ihren ewigen, unausweichlichen Gesetzmäßigkeiten die nötige Klärung bringen. Wo aber gibt's in der Natur völlige Gleichheit der Daseinsbedingungen, derart, dass jegliches Lebewesen der gleichen Art auch die völlig gleichen Erfordernisse an Nahrung, Raum und Ausbreitung fände? Nirgends auf der ganzen Welt des Tier- und Pflanzenreiches kann, ohne Eingreifen einer Außenstehenden, diese Lebewesen übergeordnete Macht derartiges beobachtet werden. Überall herrscht das freie Spiel der Kräfte, überall wird das stärkere Lebewesen sich mehr Raum, mehr Wirkungsfeld, mehr Lebenswerte erobern als das schwächere. Überall, wo diese Lebewesen sich selber und den ihnen innewohnenden biologischen Gesetzmäßigkeit überlassen bleiben. Aber freilich, wo der Mensch fördernd, hemmend und richtunggebend seinen Gesetzeswillen heranbringt, da kann ab und zu auch in der Natur völlige Gleichheit herrschen. Das beste, sinnenfälligste Beispiel wird wohl hier die Baumschule sein und bleiben. Hier hat der Gärtner dafür zu sorgen gewusst, dass jedes Bäumchen genauso viel an Licht, Luft, Erde, Sonne und Bewässerung erhält, wie das Nebenbäumchen. Sauber, in gleichen Abständen über die Ebene verteilt, stehen die Geschulten da wie die Soldaten in Reih und Glied und wahrhaftig, hier ist das Ideal der Gleichheit aller Lebensbedingungen erreicht. Hier wird darauf geachtet, dass keiner mehr, keiner weniger Lebensdinge erhält als der Nachbar. Hier ist das kommunistische Lebensideal vom beaufsichtigenden und beherrschenden Menschenwillen verwirklicht worden. Was aber lehrt uns dies Beispiel von der Baumschule für menschliche Einrichtungen? unendlich viel, wenn wir nur aus dem Sichtbaren auf das kommunistische Ziel die Folgerungen zu ziehen wissen. Vor allem lehrt es uns, dass nur durch eine außer- und überorganische Macht irgendein organisches Wesen zu völliger Gleichheit der äußeren Lebensbedingungen gezwungen und mechanisiert werden kann. Denn wo gäbe es völlige Gleichheit unter den Bäumen, wenn der Gärtner nicht wäre, der sie mit seinem Willen künstlich herzustellen wüsste? Also, Voraussetzung solcher Gleichheit ist und bleibt ein andersartiges, übergeordnetes Lebewesen, das dafür sorgt und darüber wacht, dass die ihm schutzbefohlenen Wesen ja gleich mit allen Lebensgaben beteiligt werden. Siehst du, lieber Freund Kommunist, nicht, was du aus diesem Gleichnisse für dich und deine verstiegenen Wünsche zu lernen hast? Ahnst du noch immer nicht, dass es eine Menschengruppe gibt, die deinen Neid auf alles mehr, das andere haben könnten, mit satanischer Schlauheit dahin ausnützt, dir ein Zukunftsbild vorzugaukeln, wo du seiner Gärtnerrolle gar nicht gewahr wirst, sondern nur dich erfreuen darfst an der Gewissheit, dass nun kein einziger deinesgleichen auch um ein Quentlein Lebenswerte mehr besäße als du selber? Dass mithin so deine edlen als deine niedrigen Wünsche und Süchte dahin von einem dir ewig unsichtbaren Aufseher ausgenützt werden. Euch alle, die ganze arische Menschheit, zur mechanisierten Unterschichte zu machen, über der, unsichtbar und unkontrollierbar, der Weltgeheimbund des Gesamtjudentums wachte und herrschte. Nur so, du ewig Gefoppter, ließe sich dein trauriges und entlebendigtes Ideal der völligen Baumschulgleichheit aller Menschen durchführen. Nur so, dass eine unsichtbar waltende Oberschichte darüber wachte, dass ihr alle hübsch gleichmäßig in Reih und Glied nicht lebtet, sondern vegetiertet, wie eben geschulte Bäume. Kein Rechtschaffener, der sich noch ein Fünkchen lebendigen Verstandes bewahrt hat, wird hier nicht zu belehren sein. Und der Riesenschwindel des kommunistischen Ideals, der allemal zu einer Herrschaft der Judenschaft führte und führen muss, siehe Russland, in diesem Bilde ist er für alle Zeiten entlarvt und erledigt, sofern die fixe Idee nicht bereits alle fassenden Kräfte in Zions Schutzbefohlenen ertötet hätte.